Die Aufstellungen der Blumen der Sonne, Kim Il-sung und Kim Jong-il fanden kürzlich zum 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas in Nahotka in der russischen Region Primorje und in Dalian und Dandong China und in Ulaanbaatar der Mongolei statt. In den Aufstellungen waren die Fotos über die revolutionäre Tätigkeit der großen Genossen Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un zu sehen. Hunderte Blumen der Sonne, Kim Il-sung und Kim Jong-il waren ausgestellt. An den Eröffnungsfeiern nahmen die Persönlichkeiten verschiedener Kreise und Massen der betreffenden Länder teil.